Ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Pflicht? Jetzt ist endlich alles wieder gut. Nein. Nie mehr gut. Oh doch. Du wirst schon sehen. Endlich befreit von Esmeralda. Es ist vorbei mit ihr und der Gefahr. Nach dieser Zeit mit Esmeralda wird's für uns zwei so sein, wie's früher war. Vereint in trauter Zuflucht. Unsere Zuflucht. Keine Zuflucht ohne sie. Es war ihre Entscheidung. Ich hätte ihr helfen, ihr sogar Liebe geben können. Liebe? Was weißt du von Liebe? Wen hast du je geliebt? Meinen Bruder habe ich geliebt. Ich wollte ihn belehren. Belehren? Du ihn? So wie ich dich zu belehren versuchte. Aber er war böse. Schwach. Nein. Du schwach. Und die Bösen sollen der Strafe nicht entgehen! Die Bösen sollen der Strafe nicht entgehen! Die Seelen der Bösen dürfen nicht bestehen! Meister, ich bin sehr stark. Du willst mir doch nicht wehtun. Doch, du willst. Quasimodo hob seine zwei kräftigen Hände und mit einem lauten Schrei warf er den Meister über den Rand des Daches. Beide tot.